Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, let's continue what I said yesterday that I will do. Lasst uns also mit dem weitermachen, was ich gestern angekündigt hatte. So yesterday we finished in part of verse 25. Gestern haben wir nach einem Teil von Vers 35 aufgehört. And we finished with that thought. Und zwar mit diesem Gedanken. Not only anything that you do wrong can diminish his love for you. Nicht nur, dass nichts, was du falsch machst, seine Liebe zu dir mindern kann. But also nothing good we do can make him love us better. Aber genauso wenig kann etwas Gutes, das du tust, dazu führen, dass er dich mehr liebt. And this truth is hard for Christians to really grasp. Diese Wahrheit ist für viele Christen schwer wirklich zu begreifen. Ah, no, Reinhard, we don't believe that. Ah, nein, Reinhard, das glaube ich nicht. Well, I have so many people that think that God listens more to me because I'm Reinhard and I pray and I fast and I get up at night to spend time with him. Naja, also ich kenne viele Leute, die glauben, dass Gott mir eher zuhört, weil ich Reinhard bin, weil ich bete und faste und nachts aufstehe, um Zeit mit ihm zu verbringen. See what I'm saying? Weißt du, was ich meine? Nothing that you do will make him love you more. Not your prayer, not your fasting, nothing. Nichts, was du tust, wird dazu führen, dass Gott dich mehr liebt. Weder dein Beten, noch dein Fasten oder sonst irgendetwas. His love is unconditional and has been shown to us through Jesus Christ. Seine Liebe ist bedingungslos und wurde durch Jesus Christus zum Ausdruck gebracht. So once we grasp this, we will never try to earn his love. Sobald wir das begreifen, werden wir nie wieder versuchen, seine Liebe zu verdienen. But we will simply learn to enjoy it. Sondern wir werden einfach lernen, sie zu genießen. Do you know, once I understood this and, oh my goodness, I forgot how many years ago that was. Als ich das verstanden hatte, ich habe vergessen, vor wie vielen Jahren das war. I actually prayed a prayer something like this. Da betete ich etwa Folgendes. Lord, when it comes to receiving your perfect love for me, Herr, wenn es darum geht, deine vollkommene Liebe für mich zu empfangen, I want to be the most selfish person in the world. Möchte ich die eigennützigste Person der Welt sein. I want to appropriate much more of your love than anybody else. Ich möchte mehr von deiner Liebe im nehmenden Glauben ergreifen als irgendjemand sonst. You know, if this is taken out of context, it could be easily misinterpreted. Wenn man das aus dem Zusammenhang reißt, dann kann es sehr leicht falsch interpretiert werden. What? Reinhard wants to be selfish? Was? Reinhard will egoistisch sein? In that sense, yes. In dieser Hinsicht, ja. Because the more I take and enjoy God's love for me, the more God's love will flow through me. Denn je mehr ich Gottes Liebe annehme und genieße, desto mehr wird seine Liebe durch mich fließen. So in the end, I will fulfill God's purpose more simply because I have been taking more of his love. Am Ende erfülle ich dann Gottes Bestimmung besser, ganz einfach, weil ich mehr von seiner Liebe ergriffen habe. So look what he continues to say. Schau, wie es weiter heißt. And this is so beautiful. Und das ist so schön. He said, what about... Im zweiten Teil von Vers 35 steht, nothing can diminish his love, and then it says troubles, pressures and problems are unable to become between us and heaven's love. Nichts kann seine Liebe uns gegenüber verringern. Schwierigkeiten, Druck und Probleme können sich nicht zwischen uns und die Liebe des Himmels stellen. What about persecutions, deprivations, danger and death threats? Was ist mit Verfolgungen, Entbehrungen, Gefahren und Todesdrohungen? No, for they are all impotent to hinder omnipotent love. Nein, denn sie sind alle unfähig, die allmächtige Liebe aufzuhalten. Isn't this the truth? Es ist doch die Wahrheit. That when we walk through difficult and hard times, dass wenn wir durch schwierige und harte Zeiten gehen, especially things that we can't understand and make no sense, besonders solche, die wir nicht verstehen und die keinen Sinn machen, that we begin to doubt his perfect love for us. Wir dann beginnen, an seiner Liebe für uns zu zweifeln. How many people have asked me this question? Wie viele Leute stellten mir bereits diese Fragen? If God is love, then why? Wenn Gott Liebe ist, warum? If God loves me, then why? Wenn Gott mich liebt, warum? You see, just today I had a message from a mother of two very little children. Gerade erst heute erhielt ich eine Nachricht von einer Frau mit zwei kleinen Kindern. And her child has been in the hospital for 3 days suffering. Ihr Kind leidet seit 3 Tagen im Krankenhaus. And it frustrated her. Und das frustrierte sie. And she wanted to answer. She wanted to have an answer to this question. Und sie wollte eine Antwort auf diese Fragen. Is there anything? Does all the suffering have anything to do with God? Hat all das Leiden etwas mit Gott zu tun? Like, is there a purpose of God that has to do with something that God does in our lives? Also, ist da eine Absicht von Gott hinter dem, was er in unserem Leben macht? Why is my little baby in the hospital for 3 days suffering? Warum ist mein kleines Baby seit 3 Tagen im Krankenhaus und leidet? You know, I said, no, this has nothing to do with God. Leave God out of this. Weißt du, ich sagte, nein, das hat nichts mit Gott zu tun. Zieh Gott da nicht mit rein. You really think that God wants the suffering of a little child? Glaubst du wirklich, dass Gott das Leiden eines kleinen Kindes will? We live in a broken, sinful world that is full of suffering. Wir leben in einer kaputten, sündhaften Welt, die voll von Leiden ist. Once we understand that this is part of this broken world and has nothing to do with God, sobald wir verstehen, dass das Teil der kaputten Welt ist und nichts mit Gott zu tun hat, we can actually experience many more miracles. Können wir viel mehr Wunder erleben. Look how clever the devil is. Schau mal, wie schlau der Teufel ist. We suffer. Wir leiden. He puts the question, well, if God loves me, then why do I suffer, into our hearts. Und er legt uns die Frage ins Herz, wenn Gott mich liebt, wieso leide ich dann? Now we are not sure anymore of his love, which is the motivation of the miracle. Jetzt sind wir uns der Liebe Gottes nicht mehr sicher, welche die Motivation für das Wunder ist. So now we don't have faith in the supernatural power because we don't have faith in his love. Jetzt haben wir keinen Glauben an seine übernatürliche Kraft, weil wir seiner Liebe nicht glauben. Anyhow, I said to this mother. Jedenfalls sagte ich zu der Mutter. We're simply gonna to rebuke the sickness and command that bacterial infection to die. Weise einfach die Krankheit zurück und gebiete dieser bakteriellen Infektion zu sterben. 10 minutes later, I had a photo from her. 10 Minuten später schickte sie mir ein Foto from the smiling boy in the hospital bed. Von ihrem lächelnden Jungen im Krankenhausbett. I showed it to Daniel. Ich habe es Daniel gezeigt. And she said. Und sie sagte. He's already better and he's already eating. Es geht ihm schon besser und er isst auch wieder. Look. Schau. Faith is very hard if you are not convinced that nothing can separate you from his love. Glaube ist wirklich schwer, wenn du nicht wirklich von seiner Liebe überzeugt bist. And I understand when you go through all the things that Paul mentions here. Und ich verstehe, wenn man durch all das hindurchgeht, was Paulus hier erwähnt. The first thought that we have so many times, how can a God of love allow this? Ist der erste Gedanke, den wir oft haben, wie kann Gott der Liebe das erlauben? You have to reject this question from your heart. Du musst diese Frage aus deinem Herzen wegweisen. Scream in the eyes of the circumstances. Und du musst den Umständen ins Angesicht schreien. You will have to shout this. Folgendes musst du rufen. All of these troubles are impotent to hinder the omnipotent love of God. All diese Schwierigkeiten sind unfähig, die allmächtige Liebe Gottes aufzuhalten. Open your heart and receive the love of God and keep declaring. Öffne dein Herz, empfange die Liebe Gottes und bekenne immer wieder. Absolutely nothing. Absolut nichts. Will be able to come between God's perfect love and me. Wird jemals fähig sein, sich zwischen Gottes vollkommener Liebe und mich zu stellen. Then difficult circumstances will not shake you. Dann werden schwierige Umstände dich nicht erschüttern. Tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter. Do you see what a rich chapter Romans 8 is? Siehst du, was für ein reichhaltiges Kapitel Römer 8 ist? See you guys tomorrow. Wir sehen uns also morgen.